Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Matthäusevangelium, 5. Kapitel, Vers 1 bis 3. Eines Tages, als sich immer mehr Menschen um Jesus sammelten, stieg er mit seinen Jüngern auf einen Berg und setzte sich dorthin, um sie zu unterrichten. Und das lehrte er sie. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Gott segne dieses Wort. Das Reich Gottes. Wir haben hier im 5. Kapitel von Matthäus, aus dem Matthäusevangelium, den Anfang der Bergpredigt und die Seligpreisung. Und hier lernen wir viel mehr über das Reich Gottes, denn unser Jesus Christus kommt ja hier, um uns darüber zu unterrichten, was es nun beinhaltet, was das Reich Gottes ist. Und wir haben hier in den Seligpreisungen in Kapitel 5 und 6 auch, also von der Bergpredigt, wir haben sehr viel praktische Hilfe. Und eine Wahrheit, die wir hier sehen, ist eben, dass um glücklich zu sein, brauchen wir erstmal die Erkenntnis, dass wir Gott brauchen. Und das ist ganz entscheidend, dass wir als reuige Sünder zu unserem Herrn Jesus Christus kommen und ihm dann folgen, denn uns wird dann das Himmelreich geschenkt. Und das ist nicht nur, wenn wir sterben und dann in aller Ewigkeit mit unserem Jesus Christus zusammen sind, sondern schon hier, also sehr praktisch, und in Seligpreisungen, wie wir miteinander umgehen, mit anderen Menschen, auch unsere Beziehung zu Gott ist da, da haben wir dann Hilfe und praktische Hinweise. Und das finden wir auch wieder nur in der Bibel. Und wir haben hier also Gott im Fleische, unseren Jesus Christus, der uns da hilft. Und ja, ich ermutige euch, unbedingt das mal durchzulesen, lest das mal selber durch. Und auch die Gleichnisse Jesus, die Parables im Englischen, also die Gleichnisse Jesus zu lesen im Matthäus-Evangelium. Geht mal rein und lernt mal viel mehr vom Reich Gottes. Da hat unser Jesus Christus uns viel, viel mehr zu erzählen und zu berichten und spricht uns dann direkt ins Herz durch die Gleichnisse vor allem für praktische Lebenstipps und Hilfe, nicht nur in aller Ewigkeit, sondern hier schon, im Hier und Jetzt, durch die Kraft und Stärke des Heiligen Geistes in unseren Herzen. Und lieber Jesus, wir danken dir, dass du uns das Reich Gottes ja nicht nur gebracht hast, sondern uns viel praktische Hilfe gibst für unser Dasein im Hier und Jetzt schon, Hilfe und praktische Anweisungen, wie wir im menschlichen Miteinander umgehen, ob das nun persönliche Beziehungen sind oder auch Geschäftsbeziehungen oder was auch immer, oder im Familienbereich. Das sind Wahrheiten hier, das ist Hilfe, die direkt von dir kommt. Also wir können darauf bauen, das ist dein Reich Gottes, was du uns hier mitteilst. Und wir sind sehr dankbar für all das, was du uns hier tust. Und wir danken dir vor allem für die Bergpredigt, lieber Herr Jesus. Und für all das, was du uns hier mitteilst. Wir beten dies, danken dir, Jesus, und beten dieses in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.